Erster Jesus war fertig mit Reden. Er ging weg von Galiläa. Er kam in das Gebiet von Judä, auf der anderen Seite vom Fluss Jordan. Zweiter, viele Menschen folgten Jesus. Er machte sie dort gesund. Dritter, einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihn prüfen. Sie fragten, darf ein Mann seine Frau wegschicken, wenn er will? Vierter, Jesus antwortete, habt ihr das nicht gelesen? Am Anfang hat Gott die Menschen als Mann und Frau gemacht. Fünfter, Gott sagte, darum verlässt ein Mann seine Eltern. Er bleibt bei seiner Frau. Die zwei werden wie eins. Sechster, so sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Gott hat sie zusammengebracht. Niemand soll sie trennen. Siebter, die Pharisäer fragten, warum hat Moses gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen Brief geben kann, um sie wegzuschicken? Achter, Jesus sagte, Moses hat erlaubt, dass ihr eure Frauen wegschickt, weil ihr stur seid. Aber am Anfang war das nicht so. Neunter, ich sage euch, wer seine Frau wegschickt, außer wenn sie untreu war, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Zehnter, die Freunde von Jesus sagten, wenn das so ist mit Mann und Frau, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Elfter, Jesus sagte, nicht jeder kann das verstehen. Nur wer es von Gott bekommen hat. Zwölfter, manche Männer können keine Kinder bekommen, weil sie so geboren sind. Manche wurden von anderen so gemacht. Und manche haben selbst entschieden, so zu leben, für Gottes Reich. Wer das verstehen kann, soll es verstehen. 13. Dann brachten Leute Kinder zu Jesus. Er sollte seine Hände auf sie legen und für sie beten. Aber die Freunde von Jesus schimpften mit den Leuten. 14. Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht auf. Denn Gottes Reich gehört solchen Menschen wie ihnen. 15. Jesus legte seine Hände auf die Kinder und ging dann weg. 16. Ein Mann kam zu Jesus und fragte, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? 17. Jesus sagte, warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Nur Gott ist gut. Wenn du ewiges Leben willst, dann halte dich an die Gebote. 18. Der Mann fragte, welche Gebote? Jesus sagte, du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches sagen. 19. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Rasse 20. Der junge Mann sagte, das alles habe ich getan. Was fehlt mir noch? 21. Jesus sagte, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den armen Leuten. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir. 22. Der junge Mann war traurig, als er das hörte. Er ging weg, denn er war sehr reich. 23. Jesus sagte zu seinen Freunden, ich sage euch, es ist schwer für einen reichen Menschen, in Gottes Reich zu kommen. 24. Ich sage es noch einmal, es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Menschen, in Gottes Reich zu kommen. 25. Die Freunde von Jesus waren sehr überrascht. Sie fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? 26. Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. 27. Petrus antwortete, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was bekommen wir dafür? 28. Jesus sagte, ich sage euch, wenn die Welt neu gemacht wird, werde ich auf einem Thron sitzen. Und ihr, meine Freunde, werdet auch auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme von Israel richten. 29. Jeder, der sein Haus, seine Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder verlässt, um mir zu folgen, wird viel mehr bekommen und ewiges Leben haben. 30. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.